Reich sei dir, mein teurer Heiland, dass du am Kreuze starb, durch dein Blut erkauft, errettet. Durch dein Blut erkauft, errettet, bin ich dein, o Gottes Lamm, bin ich dein, o Gottes Lamm. Preis sei dir, o Gott.